Der Stromausfall. Es war ein stürmischer Tag in der Abenteuerbucht. Chase und Sky waren froh, als Katys Hundesalon in Sicht kam. Wir sind gleich da. Sie erreichten den Eingang. Ist ganz schön windig heute. Die Tür ging auf. Wir sind's nur, Rummel und Sky. Können wir helfen? Na klar, es gibt noch viel zu tun für Chase' Überraschungsparty. Natürlich halfen alle Fellfreunde bei den Vorbereitungen. Hier kommen die Luftschlangen. Mit einem Katapult schoss Rocky die Luftschlangen quer durch den Raum. Cool. Nochmal. Dieses Mal landeten einige Luftschlangen auf Katzi, die es sich auf einem Stapel Handtücher gemütlich gemacht hatte. Tut mir leid, Katzi. Draußen nahm der Wind zu. Er war mittlerweile so stark, dass sich die Windräder, die am Rande der kleinen Stadt standen, immer schneller und schneller drehten. Aber das bekam niemand mit. Alle waren nur mit der Party für Schäferhund Chase beschäftigt. Wenn Chase' Party nur halb so lustig wird wie das Schmücken, dann wird sie super. Und jetzt kommt der Geburtstagskuchen. Kathi nahm sich eine Rührschüssel und begann, die Zutaten zusammenzusuchen. Wer passt denn auf, dass Chase uns nicht überrascht bei der Vorbereitung seiner Überraschungsparty? Ja, Marshall. Marshall? Klar, Marshall kann alles für sich behalten. Oder nicht? Bis jetzt hatte Marshall Chase jedenfalls noch nichts verraten. Und er gab wirklich sein Bestes, um den Polizeihund von den anderen fernzuhalten. Komm schon, Chase, wir rutschen noch mal. Aber Marshall, wir waren erst vor ein paar Minuten auf der Rutsche. Ach ja, lass uns. Stimmt etwas nicht, Marshall? Oh nein, wieso? Ist ja nicht so, als müsste ich ein großes Geheimnis für mich behalten. Er stolperte über einen Stock. Nichts passiert. Aber so langsam hatte Chase keine Lust mehr, auf dem Spielplatz zu bleiben. Wow, ist ganz schön windig. Vielleicht sollten wir Ryder suchen und unsere Fellfreunde. Nein, nein, ich meine, es ist doch so schön draußen. Ein Windstoß riss den kleinen Dalmatiner von den Pfoten. Er wirbelte herum, stieß gegen Chase und die beiden landeten auf dem Boden. Es ist wirklich windig. Der Wind nahm weiter zu und wurde zu einem richtigen Sturm. Die Äste der Bäume bogen sich unter den Böen, Blätter wirbelten herum und die Windräder drehten sich immer schneller und schneller. Und dann passierte es. Einer der Windradflügel brach einfach ab und die Folgen davon bekamen die Fellfreunde schnell zu spüren. Im Hundesalon wurde es nämlich plötzlich stockdunkel. Was ist denn passiert? Alle Lichter auf der Straße sind aus. Was ist denn los, Ryder? Es gibt genug Wind, damit sich die Windräder drehen. Vielleicht ist ja die Turbine kaputt. Wie kommst du darauf? Wenn die Lichter auf der Hauptstraße aus sind, dann stimmt etwas nicht mit einer der Windradturbinen. Ohne Strom funktioniert mein Rührgerät nicht. Was wird aus dem Kuchenteig? Und wir haben auch keine Musik. Und kein Licht. Und vielleicht auch keine Überraschungsparty für Chase? Keine Party? Auf keinen Fall. Wir werden für Chase eine Party geben, das verspreche ich. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol, zur Zentrale. Ryder braucht uns! Alle rannten sofort los, auch Marshall und Chase. Wir haben einen Notfall. Ich wette, es hat was mit dem starken Wind zu tun. Los, komm! Die beiden waren als Erste bei der Einsatzzentrale. Pass auf! Ausnahmsweise bin ich mal der Erste im Fahrstuhl. Marshall, warte! Kein Strom bedeutet... Doch Chase' Warnung kam zu spät. Ach, vergiss es. Kein Strom bedeutet, die Türen zur Zentrale öffnen sich nicht mehr automatisch. Ich sag's lieber unseren Freunden. Doch auch dafür blieb keine Zeit mehr. Freunde, die Tür zur Zentrale funktioniert nicht. Aber da drin ist unsere Ausrüstung. Keine Sorge, wir kriegen die Ausrüstung. Rocky, Schraubenzieher bitte. Schraubenzieher kommt sofort. Ryder nahm das Werkzeug und versuchte mit ihm die Tür aufzustemmen. Du schaffst das, Ryder. Jetzt geht's los. Okay, Freunde, holt eure Ausrüstung. Alle machten sich sofort auf den Weg. Nur für den kleinen Dalmatiner hatte Ryder eine andere Aufgabe. Marshall, ich muss nach oben in die Zentrale und nachsehen, was mit dem Windrad passiert ist. Wir benutzen deine Leiter. Ich bin dabei. Marshall flitzte zu seinem Feuerwehrauto, lenkte es dicht an die Einsatzzentrale heran und fuhr dann die lange Leiter aus, die Ryder nun geschickt hinaufkletterte. Vorsicht, Ryder! Keine Sorge, Marshall. Im Nu war er oben und stemmte dort die Tür zur Einsatzzentrale auf. Kaum war er drin, suchte er mit dem großen Fernrohr die Gegend ab und hatte das Problem schnell entdeckt. Ein Flügel eines Windrads ist abgebrochen, deshalb ist der Strom ausgefallen. Schon war er an der großen Stange und rutschte an ihr hinunter ins Erdgeschoss, wo die Paw Patrol ihn bereits in ihren Einsatzanzügen erwartete. Die Helfer auf ihr Pfoten sind bereit, Ryder! Freunde, wir haben es mit einem besonderen Notfall zu tun. Durch den starken Wind ist ein Flügel eines Windrads abgebrochen. Deshalb haben wir auf der Hauptstraße und hier in der Zentrale keinen Strom. Wir müssen es reparieren. Rocky, vielleicht findest du etwas in deinem Wagen, womit wir den kaputten Flügel ersetzen können. Rocky rockt! Marshall, wir brauchen deine Leiter, um hochzuklettern und das Windrad zu reparieren. Marshall, macht's, Ryder! Aber Sky hatte noch etwas anderes auf dem Herzen, sorgte aber dafür, dass niemand es hörte. Ryder, was ist mit Chase Party? Das ist deine Aufgabe, Sky. Außerdem hatte er für den Polizeihund noch etwas anderes zu tun. Chase, die Ampeln funktionieren nicht ohne Strom. Wir brauchen deine Sirene und dein Megafon, um den Verkehr zu regeln. Diese Pfoten regeln das schon. Sky, Rubble und Zuma, ihr wisst, was zu tun ist. Lass uns loslegen! Die Helfer auf ihr Pfoten legen los! Ryder machte sich auf den Weg zu einer der Garagen, in der sein rotes Quad stand. Mischling Rocky dagegen rannte zu seinem Recycling-LKW, in dem er alles sammelte, was er vielleicht noch gebrauchen konnte. Feuerwehrhund Marshall machte sein Feuerwehrauto startklar und Schäferhund Chase lief zu seinem Polizeiauto und freute sich schon sehr auf den Einsatz. Den Verkehr regelte er nämlich besonders gern. Wir können losfahren, Ryder! Ryder, kommst du? Aber Ryder war nicht da. Eine Sekunde. Er musste erst noch das Garagentor aufbekommen. Noch ein Stück. Geschafft! Die Helfer auf vier Pfoten legen los! Hintereinander rasten sie durch die kleine Stadt. Und entlang der Hauptstraße gab es wirklich nirgendwo Strom. Sie mussten sich beeilen. Zuma, Rubble und Sky kümmerten sich unterdessen weiter um die Geburtstagsfeier. Und jetzt retten wir Chase Party. Aber die Lichter sind alle aus. Was sollen wir denn tun? Wir feiern die Party im Dunkeln. Genau. Wir geben für Chase die beste Geburtstagsüberraschungsparty im Dunkeln. Das wird toll. Das war doch wirklich eine prima Idee. In der Abenteuerbucht ging mittlerweile alles drunter und drüber. Ohne Strom funktionierte fast gar nichts. Auch die Ampeln nicht. Wie sollen wir denn nur die Straße überqueren? Oh, und es wird dunkel. Oh, oh. Das ist wieder ein Fall für Chase. Er sprang auf die Straße und streckte eine Pfote aus. Megafon! Okay, alle, die in diese Richtung wollen, können jetzt los. Die Autos fuhren an. Okay, stopp. Alle Autos, die in die andere Richtung wollen, können jetzt los. Im Nu war der Zebrastreifen frei. Okay, jetzt könnt ihr über die Straße. Unser Held! Ich mach nur meine Arbeit, wie es sich gehört. Rocky, Marshall und Ryder erreichten nun die Windräder am Rande der Stadt. Na, dann lasst uns loslegen und den Strom wieder in Gang kriegen. Ich nehme den kaputten Flügel ab, Rocky. Ich guck mal nach einem Ersatzteil. Marshall, ich brauch deine Leiter. Kommt sofort! Leiter! Marshall fuhr die Feuerwehrleiter aus, die bis nach oben zu dem kaputten Flügel reichte. Jetzt konnte Ryder ihn ohne Probleme abschrauben. Rubble, Zuma und Sky waren in der Zwischenzeit zurück in Katys Hundesalon. Gut, dann wollen wir mal die Party im Dunkeln vorbereiten. Wie wär's mit ein paar Spielen, Freunde? Wir zeigen's ihnen, Kati. Dann los, Sky! Als erstes zogen sie die Rollos herunter, sodass es nun ganz dunkel war. Mit einer Taschenlampe konnten sie so spannende und lustige Figuren an die Wand zaubern. Schattenspiele, cool! Dann richtete Kati ihre Taschenlampe plötzlich genau auf Zuma. Fang mich Licht ist auch toll. Ich bin dran! Sie ließ den Lichtkegel durch den Raum tanzen, bis er einen der Fellfreunde erfasst hatte. Erwischt, Sky! Du bist dran! Ryder hatte den kaputten Flügel nun fast abgeschraubt. Sobald das Windrad repariert ist, gehen die Lichter in der Hauptstraße wieder an. Okay, Rocky, du bist dran. Alles klar, Ryder. Ich hab irgendwo hier drin genau das Richtige. Rocky durchsuchte sein LKW. Ein Liegestuhl? Nein. Ein alter Reifen? Nein. Aber dann fand er etwas. Klasse. Zumas altes Surfbrett. Nicht verschwenden. Wiederverwenden. Das ist super! Im Nu hatte Rocky das Surfbrett an das Windrad geschraubt. Das Surfbrett fängt den Wind ein und verwandelt ihn in Strom. Und fertig. Ich komme runter. Jetzt, wo das Surfbrett als Flügel dient und der Flügel wieder am Windrad ist, müssten wir startklar sein. Der Wind wird wieder stärker. Es klappt. Ja, das Windrad drehte sich. Jetzt müsste der Strom wieder fließen. Ja! Super, ist geschafft. Im Hundesalon war gerade Zuma an der Reihe, die anderen zu suchen und hatte die Taschenlampe im Maul. Du bist dran, Rubble. Im Dunkeln spielen macht richtig Spaß. Im Hellen aber auch. Denn plötzlich gab es wieder Licht. Und zwar überall entlang der Hauptstraße. Ja, Licht! Ryder und die Paw Patrol haben es geschafft. Aber wir haben keine Zeit mehr zum Kuchenbacken. Ich hab eine Idee. Auch für Chase war der Einsatz beendet, denn die Ampeln funktionierten wieder. Wow, es funktioniert wieder. So, Leute, jetzt könnt ihr sicher über die Straße. Juhu, danke, Chase. Ich glaube, ich bin jetzt fertig mit meiner Arbeit. Doch Ryder meldete sich. Chase, neuer Plan. Wir brauchen dich bei Kati. Und zwar schnell. Okay, Ryder, bin unterwegs. Alles lief genau nach Plan. Sky, Achtung, Chase ist unterwegs. Und wir kommen auch. Sehr gut. Die Überraschung ist auch fertig. Der Hundesalon war dunkel, als Chase sein Polizeiauto davor parkte. Hallo? Ist jemand zu Hause? Das Licht ging an. Überraschung! Wow! Alle waren da. Die Fellfreunde, Ryder, Kati und Katzi, Herr Pfeffer, Alex, Bäuerin Yumi und sogar Bürgermeisterin Gutherz mit ihrem Huhn. Herzlichen Glückwunsch, Chase. Wir hatten keine Zeit für einen richtigen Kuchen. Ich hoffe, du magst deinen Hundenapfkuchen. Kati hatte in einen Fressnapf jede Menge Hundekuchen gelegt und einige Kerzen dazwischen gesteckt. Boah. Chase strahlte. Ihr habt das Licht wieder in Gang gekriegt und eine Party für mich vorbereitet. Wann immer du Geburtstag hast, ein Anruf reicht. Ja! Juhu! Es ist Chase' Geburtstagsparty und ihr wart alle toll, Fellfreunde. Das fand Kati auch und stellte den Napf mit den Hundekuchen vor Chase auf den Boden. Wünsch dir was! Der Geburtstagshund pustete die brennenden Kerzen aus und machte sich dann mit seinen Freunden über die Leckerlis her. Danach tobten sie ausgelassen durch den Raum und machten Schattenspiele. Herzlichen Glückwunsch, Chase. Das ist der beste Geburtstag überhaupt. Natürlich spielten sie auch Fang das Licht. Chase, du bist dran. Das ist ein Fall für Chase. Und sie freuten sich schon jetzt auf ihr nächstes Abenteuer.